hier geht nun wohl der Tudelsack, der Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudelsack in unser Schenkelbrot. Mir geht nun wohl der Tudelsack, der Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudelsack in unser Schenkelbrot. Und rufen da mein König aus, es lebe dies Haus und sein Haus, ihm sei beschert, was er begehrt und was er sich selbst wünschen mag. Mir geht nun wohl der Tudelsack, der Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudelsack in unser Schenkelbrot. Und rufen da mein König aus, es lebe dies Haus und sein Haus, sei beschert, was er begehrt und was er sich selbst wünschen mag. Wir gehen nun, wo der Tudelsack, der Tudel, Tudel, Tudel, Tudel, Tudelsack in unser Schenkelbrot.